Radio Blau. Lost. Willkommen zu Lost VHS Tape Nummer 1. Wir sitzen auf der Hollywood-Schaukel und es dämmert langsam. Es wird langsam dunkel. Also wir haben irgendwie kein gutes Gefühl hier. Es könnte unsicher werden hier auf der Hollywood-Schaukel. Es geht heute um Horrorfilme, nämlich um Horrorfilmreihen, genauer gesagt, um Horrorfilmserien und noch genauer gesagt um die Filmmusik zu diesen Horrorfilmen, also um die Soundtracks dieser Horrorfilme. Und da haben wir jetzt ja auch schon was gehört. Da frage ich doch mal meine Expertenrunde hier auf der Hollywood-Schaukel. Was war denn das? Ja, hallo Hilmer. Hier ist Christian und hier ist Christian. So, also es geht eigentlich eher um die Titelmelodie der jeweiligen Horrorserien, nicht direkt um den Soundtrack. Ja, worum geht's? Wir haben uns in dieser Sendung zur Aufgabe gemacht, die schönsten und auch vergessenen Titel, Film, Soundtrack-Titel rauszusuchen, die uns Spaß machten. Also das war gerade Omen von Richard Donner. Die Omen-Reihe, wir werden zu jedem Film, die Filmtiteln, die jetzt kommen, jeweils die Teile benennen, wie viel es gibt. In dem Fall von Omen gibt es 4 Kinofilme und ein ganz schlechtes Remake, was mir der Chrissy auf DVD geschenkt hat. Und das war nicht umsonst, weil das war nämlich total scheiße. Ich gebe jetzt mal kurz zu diesem Thema dem Chrissy das Mikro. Ja, genau. Und Omen, die Filmmusik ist höchst interessant, hat geschrieben Jerry Goldsmith, der auch vielen Leuten bekannt sein dürfte, unter anderem natürlich auch als der Komponist der Star Trek-Musik und auch andere Filme wie zum Beispiel Chinatown, die ich auf Platte habe, ein sehr cooler Sound. Echt auf Platte? Auf Platte. Cool. Alien hätte ich auch nicht gedacht, dass Jerry Goldsmith die Alien-Musik gemacht hat. Sehr cool. Und zum Beispiel Gremlins noch. Und du hast noch hier L.A. Confidential, den kenne ich nicht, aber... L.A. Confidential, wer hat das geschrieben? Das kennst du auch, das ist der von... ist ein sehr guter, also ein sehr, sehr guter Film, L.A. Confidential. Und? Ja, und die Rambo-Teile. Sollte man nicht vergessen. Poltergeist auch. Also wie gesagt, Jerry Goldsmith war jetzt eine sehr interessante Einleitung in das Thema. Und wir... Wie gesagt, das Remake ist zum Kotzen. Remake ist nicht besonders gut. Wir machen jetzt auch mal direkt weiter. Thank you. Ja, das klang ja beinahe wie ein Italo-Western jetzt. Was war denn das? Ich fange wieder an, oder? Ja, willst du? Ja, okay. Das war Goblin, der Soundtrack zum Dawn of the Dead. Bei uns in Deutschland heißt der Zombie. Das ist der zweite Teil der, wie sagt man, wenn es sechs Teile gibt in nicht Trilogie, Sextet. Also der besteht aus, ich fange mal an, Night. Oh. Dawn. Dawn. Day. Land of the Dead, was haben wir aufgeschrieben? Land of the Dead, Die of the Dead und Survival of the Dead. Oh, ja. Wo wir empfehlen können, von den Spätwerken, ich glaube, Land of the Dead war ziemlich cool noch. Und natürlich das Zack Snyder Remake von Dawn of the Dead. Das Zack Snyder, wir haben das Remake vergessen. Ganz großartig. Wir haben das Remake vergessen. Stimmt. Das Zack Snyder Remake von Dawn of the Dead ist um Längen besser als das Original, was wir gerade gespielt haben. Und da gibt es auch keine Goblin-Musik. Das ist auch nicht so schlimm. Oh, mit Johnny Cash fängt's an. Mit Johnny fucking Cash. Mhm. Und zum Thema Goblin, also es ist ja auch eine italienische Band. Und die haben ja auch für Dario Argento auch einige Sachen Argento, gemacht. Ja. Oh, genau, Suspiria und so. Auch den Soundtrack dazu gemacht. Und es ist ein bisschen Pink Floyd-mäßig. Das Ganze mitunter halt so spät 70er Jahre ein bisschen progressiv angehaucht. Manchmal, ich habe die Platte dazu, kann ich nochmal ein bisschen rumposen. Ich finde, das ist ja krass. Ja. Zu Halloween. Oh. Nee, zu Halloween? Wie jetzt Halloween? Hä? Halloween ist doch noch gar nicht. Oder etwa doch? Ja, das war ja sehr repetitiv jetzt. Was war denn das jetzt? Das klang amerikanisch, oder? Ja, sehr, sehr amerikanisch und sehr repetitiv. Das war der Soundtrack zu dem Film Halloween von John Carpenter, der die Mutter, der Vater, der Bruder aller Slasher-Filme. Die Schwester. Ja. Die Schwester. Und es gab zu dem, die Musik hat natürlich, wie man weiß, John Carpenter selber geschrieben, wie fast bei all seinen Filmen er diese Musik selber komponiert hat. Und es gab... Außer das Ding aus einer anderen Welt. Oh, das war natürlich von dem großartigen Ennio Morricone. Die klingt wie John Carpenter. Klingt wie John Carpenter, genau. Oh ja, Ennio Morricone hat ja auch im letzten Jahr nochmal ein Meisterwerk abgeliefert mit dem Hateful Eight Soundtrack, aber das nur jetzt nebenbei. Wurde einem richtig kalt. Da wurde einem ganz kalt. Ja, es gab 7 Fortsetzungen plus zwei Remakes von Rob Zombie, die aber, die ich persönlich nicht so gelungen finde. Der erste, der von Rob Zombie, das Remake, das war nicht schlecht, das mit dem großen Kerl, also das war schon okay. Ja, da war Michael ein bisschen zu groß geraten. Aber da war er eine richtig gute Bedrohung, fand ich. Aber obwohl, du hast schon recht, in dem Original war das deshalb so gruselig, weil er halt nicht so ein Riesenkerl war, sondern einfach nur so ein Schmächtling. Hast du gewusst übrigens, woher die Maske kommt? Von? Das hast du mir schon mal erzählt, ich hab's schon mal vergessen. Von Star Trek, wie heißt der? Captain Kirk? Wie heißt der Darsteller? William Shatner. William Shatner Maske. Ja. Ist das, ja. Sehr gut. Ja. Dann machen wir jetzt mal weiter. Das hat mich jetzt gleich an meine Kindheit erinnert. Also diesen Film habe ich mich nicht getraut, zu Ende zu sehen. Ein Film namens Gebiss auf Englisch oder Kiefer. Ich weiß auch nicht genau. Vielleicht habt ihr es ja erkannt. Was war das? Es war amerikanisch. Ja, es war mal wieder amerikanisch. Und es war natürlich der geniale Soundtrack von John Williams zu dem Film Der weiße Hai. Und da gab es auch noch drei weitere Filme. Und der zweite Teil war eigentlich auch sehr gut, ja. Ziemlich gut gemacht. Wir hatten vorhin geguckt, in Teil 3 war Dennis Quaid am Start. Und in Teil 4 Michael Caine. Genau. Aber ich glaube, den vierten habe ich, glaube ich, auch mal gesehen, aber das ist dann wirklich, naja. So direkt zu DVD. Ja, Tape. So, ja, genau, Videotheken. Tape. Also unser Spannungsaufbau in dem Film ist ja schon so großartig und das ist auch in der Musik drin, glaube ich halt. Dieses ja, definitiv. Spannungsaufbau, weiß man ja auch, dass der Hai ja erst nach wie viel? Nach 70 Minuten, glaube ich. Nee, nicht 70, aber also 45 oder so. Ja, aber das ist der Schnittfrau, diese geniale Schnittfrau, hat gesagt, okay, dein Hai, Steven, sieht total scheiße aus, lass uns den mal erst später erscheinen. Das ist, glaube ich, besser. Also sie ist eigentlich verantwortlich dafür, dass der Film so spannend ist. Und sie hat das, Steven Spielberg hat das eigentlich gedacht, okay, wir lassen den Film den Hai schon eher erscheinen. Sie sagte, nee, der sieht scheiße aus. Also ist sie dafür verantwortlich für die darauffolgenden Tierhorrorfilme, die erst das Monster erst so spät zeigen. Deshalb ist es einfach mal genial, was sie gemacht hat. Und ich wollte nochmal was sagen zum Soundtrack. John Williams hatte dem Steven Spielberg das vorgespielt. Ey, Spielberg, ich habe jetzt den richtig geilen Soundtrack für dich. Und er schlägt das Piano an. Dünn, dünn, dünn, dünn, dünn. Und Spielberg sagt, wie jetzt? Was soll das sein? Nee, doch, das ist total geil. Ja, und im Endeffekt hat sich rausgestellt, das ist einer der grandiosesten Soundtracks ever. Definitiv. Und John Williams hat ja dann auch eigentlich bei fast allen Spielberg-Filmen den Soundtrack. Ich glaube, die ersten beiden nicht in den später. Ja, das Duell. Ja. Und er hat auch... Duell nicht. Und was haben wir noch rausgekriegt hier, dass John Williams auch bei Familiengrab beim letzten Hitchcock-Film den Soundtrack dazu auch gemacht hat. Ja, auch unter anderem. Da einen ziemlich spannungsreichen Tierhorror. Ja. Tierhorror, die Vögel und Soundtrack und Hitchcock, ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für eine Extrasendung mit Bernard Herrmann. Auf jeden Fall. So, naja, wir machen jetzt mal weiter dann. Diese Geigen, also die Geige wird ja da auch häufig eingesetzt als Instrument in sehr spannungsaufladender Weise. Was war das denn jetzt? So, das war Freitag der 13. Und das ist von Sean S. Cunningham, der erste Teil. Spoiler-Alarm, Jason nicht der Mörder ist, das ist nämlich seine Mutter. Jason, ihr kennt die Szene bestimmt aus Scream 1. Ich denke mal, ihr habt das schon gesehen, wenn ihr das vielleicht hier kennt. Für mich war dieser Sam eine wirkliche Überraschung. Also Chrissy und ich haben uns das rausgesucht aus dem Internet. Und dann kamen wir auf Freitag der 13. und war für mich der absolute Hammer. Also was der Harry Manfredini hier geschaffen hat, in wirklich tatsächlich nur einer Minute. Mehr gibt's davon nicht. Also das ist wirklich, ja, also ich find's total geil. Es ist, es klang für mich ein bisschen wie Tanz der Teufel, aber leider hat er das nicht gemacht, hab geguckt vorhin. Aber er hat anscheinend in seiner Vita zum Beispiel Karate Tiger 6 heißt es bei uns. Und es ist eigentlich Kickboxer 3. Das fand ich sehr niedlich und ziemlich Panne. So, achso, wir kommen noch zu den Teilen. Wie viele Teile hat er denn, Chrissy? Ja, Freitag der 13. Wir haben mal durchgezählt, kamen wir auf 10 Teile. Plus dem Freddy versus Jason Film und einem Remake. Also sind es insgesamt 12 Filme mit Jason oder beziehungsweise als Freitag der 13. Thema. Das Remake ist aber nicht besonders gut. Nee. Also zu empfehlen ist Freddy X, also was der 10. ist, auf definitiv super geil. Und vor allen Dingen Freddy vs. Jason ist absolute Granate. Unbedingt angucken, ist ganz toll. Und natürlich Teil 1. Thank you. Ja, das klang ja gespenstisch, Spanner, ein bisschen wie DDR-Horror, auch Spuk im Hochhaus oder so. Wo kam das denn her? Was war denn das? Diesmal hatten wir Freddy Krüger, natürlich heißt das Nightmare on Elm Street. Der erste ist von Wes Craven, dem leider verstorbenen Horrormeister. Ja, was soll man zu Freddy sagen? Ich denke mal, ihr kennt das alles. Ich hatte den zweiten Teil in meiner Kindheit geguckt. Da war ich noch keine 16. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Aber das war ziemlich großartig. Deshalb bin ich mit Freddy aufgewachsen. Find's einfach nur total geil. 7 Teile oder was? Charles Musik. Also, ja, der Typ, Charles Bernstein. Bernstein, der hat unter anderem auch Bernstein. Der hat unter anderem auch die Mucke zu Cujo gemacht, was ganz nett ist, die Stephen King-Verfilmung. Cujo fand ich ziemlich cool. Ja. Ja, der war cool. Kennst du Cujo? Nie gehört. Nie gehört. Sehr gut, kann man sich mal angucken. Und so, dann gebe ich wieder weiter zu dem Remake von Freddy. Ja, den hat man, also Freddy vs. Jason hat man ja vorhin schon erwähnt und das Remake von Freddy ist eigentlich gar nicht mal so schlecht geworden. Allerdings fehlt dem da so ein bisschen dieser Humor auch. Der war nicht lustig. Der Darsteller war auch sehr gut. Aber Freddy hat halt schon so ein bisschen, hat auch immer noch so eine etwas humorvolle Note. Aber nicht der erste, erst ab zweiten. Ja, das stimmt. Ja. Kannst du ja nochmal sagen, wie viele Teile es gibt? Na, 7 Teile. 7 Teile. Plus Freddy vs. Jason plus Remake. Da sind wir bei 9. 9. Yeah, nicht schlecht, Freddy. Ja, das klang jetzt ja ziemlich elektronisch. Ich habe es auch gleich erkannt, das war ja Mike Oldfield, der war ja in den 80er Jahren, als ich jung war, auch noch sehr präsent. Tubular Bells, Glockenspiel. Was war denn das für eine Filmmusik? Also das war jetzt ein Thema aus dem wirklich absolut großartigen Horrorfilm Der Exorzist von William Friedkin. Die Musik, also ist jetzt in dem Fall, das war jetzt von Mike Oldfield. Es hat auch noch, aber auch erst durch Nachlesen sind wir da drauf gekommen, Jack Nitzsche auch an dem Soundtrack mitgearbeitet und der dürfte einigen bekannt sein, auch als Produzent zum Beispiel bei Neil Young und der hat auch Filmmusiken für Einer flog übers Kuckucksnest gemacht, was auch ein sehr schöner Soundtrack ist und auch für den Film Stand By Me. Es gab zu dem Film Exorzist noch zwei weitere Teile, die sehr durchwachsen sind, muss man sagen. Teil 3 ist sehr gut. Also 2 ist totaler Bullshit, aber Teil 3 ist sehr gut. Ja, und die Prequels, die anderthalb Prequels, die habe ich noch nicht gesehen. Genau, da gibt es ein Prequel, der nennt sich, glaube ich, Exorzist, der Anfang. Da hat der Regisseur, ist unwichtig, hat das gemacht. Und die alle waren nicht zufrieden. Auf einmal spät im Studio ein, okay, wir drehen da mit dem Zeug, was wir haben, nochmal einen anderen Film. Das Publikum ist nicht okay damit. Dann drehen wir einfach nochmal ein paar Szenen mehr. Und dann haben sie einfach nochmal aus demselben Film nochmal einen Film gemacht. Also es gibt quasi zwei Prequels, die beide, ja, ich weiß, leider habe ich den zweiten Namen vergessen, aber jedenfalls alles Bullshit, kannst du vergessen. Also nur gucken, Teil 1 und Teil 3. Das war ja sehr episch jetzt, nicht bellen. Was war denn das jetzt? Also es klang sehr episch. Sehr episch, genau. Und repetitiv. Und amerikanisch. Und amerikanisch. Nee, war es in dem Fall natürlich nicht. Das ist Englisch und das war der Soundtrack zu Danny Boyles 28 Days Later. Und die Musik... Ja, bezieht sich so ein bisschen, also komponiert hat es ein John Murphy und es hört sich ein bisschen an wie halt, was hat man gesagt, wie die Band Muse, so in dem Stil so ein bisschen, ja, ich kenne die jetzt nicht so sehr, aber und man merkt, dass in den neueren Horrorfilmen haben wir auch festgestellt, dass einfach so die Art und Weise einen Soundtrack zu komponieren nicht mehr richtig gegeben ist. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel, ich muss es nochmal erwähnen, Ennio Morricone bei Hateful Eight, was für einen grandiosen Soundtrack der da abgeliefert hat, hat man in neueren Horrorfilmen wenig, also mit wenig Wiedererkennungswert, sage ich mal so. Ja, es stimmt, glaube ich, nicht. Man kann es wiedererkennen, aber ist halt ein anderer Style. Es ist auch okay so, weil das, weil die Zeiten sich halt ändern. Also da weht ja auch der Wind einfach die ganze Zeit irgendwie bei diesem Hateful Eight. Also ich habe da gar nicht so auf den Soundtrack. Da ich muss noch mal kurz rumposen. Ich habe den Soundtrack auf Platte. Und, ja, ich ist auch auf Platte. nee, also es ist schon wirklich, also da sind noch mehrere Themen. Wir sind bei Horrorfilmen. Ja. Und John Murphy hat von 28 Days hat halt auch noch ja zu anderen englischen Filmen wie Bube, Dame, König, Gras. Snatch ist auch ein englischer Film, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ah ja, für Guy Ritchie. Für Brad Pitt mit, aber... Naja. Hm. Nee, ist ein englischer Film. Ja, er hat auch für Guy Ritchie Filme Soundtrack gemacht. Genau. Und es gibt jetzt noch nicht so viele Teile von... Also es ist jetzt eine Filmreihe, wäre jetzt fast schon übertrieben. Es gibt ja dann nur noch 28... Erstmal zwei Days and Weeks. Days and Weeks. Manns soll tatsächlich kommen. So wie ich das weiß von Danny Boyle tatsächlich, dass er da Interesse hat, dass seine Trilogie da, seine Zombie- oder Wutmenschen-Trilogie abzuschließen. Und das würde ich da cool finden, weil die ersten beiden, also die beiden, die es ja gibt, sehr, sehr, sehr, sehr cool sind. Für mich war der zweite ziemlich, also besser als der erste, ich weiß es nicht, was für dich ist. Für dich. Beide sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr, also wirklich. Eine unbedingte Empfehlung für kalte Nächte. Kann man machen. Unbedingt. Ja, war das jetzt ein Waldhorn, was man da gehört hat? Eindeutig ein typisches Horrorinstrument. So, jetzt kommen wir, das ist ziemlich special, also Reanimator Soundtrack war das gerade. Ein super genialer Film, der erste war von Stuart Gordon gemacht und der zweite Bride of Reanimator von Brian Usner. Und der dritte war, das habe ich jetzt vergessen, auch von Brian Usner. Also wir haben quasi drei Teile von diesem Franchise. Großartige Filme überhaupt, also absolut genial. So, jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt. Der Richard Band heißt der Kollege, der die Mucke gemacht hat. Es ist der Bruder von Charles Band, der Produzent von Puppet Master, von Castle Freak und solche Videofilme, also großartige Horrorfilme, aber halt nur so eine kleinen, ja, Splatter-Klassiker, aber in klein. So, was der Richard Band hier gemacht hat, da kommt gleich der Chrissy zu mir. Und zwar, Chrissy, sag mal, was hat dieser Typ hier gemacht? Er hat ganz offensichtlich bei Bernard Herrmann und dem Soundtrack von Psycho sich bedient. Eiskalt. Wie kann das sein? Nur in Synthie-Pop. Ich finde es total geil, also ist auch total frech und nie. Es wird nirgendwo erwähnt, ist einfach nur total schräg, dass er das einfach so geklaut hat. Aber das ist auch schon völlig okay, weil es rockt, es ist Synthie. Ja, es klingt so ein bisschen schrullig so. mit diesem Elektro. Zeugs dazu. Also mal gut, dass Bernard Herrmann das nicht gehört hat, aber unter anderem wurde auch diese Melodie von Psycho, wie auch immer man das nennen will, wurde auch verwendet bei Silence of the Lambs, Schweigen der Lämmer. Stimmt. Und auch sehr verwurstet und niemand hat es mitbekommen. Also achtet mal drauf, wenn ihr Schweigen der Lämmer guckt, am Anfang definitiv. Könnt ihr da Themen hören aus Richard Band? Ach nee, sorry, Bernard Herrmanns Psycho. Die Vögel zwitschern wieder ganz schön laut hier. Das ist keine Referenz an die Vögel. Das ist ja leider keine Horrorfilmserie ist oder Reihe. Auf 2 hat es gebracht, fällt mir gerade so auf. Ah, es doch. Okay, zwei, ja. Na da. Haben wir leider Scheiße. Nicht drin. Danny Elfman ist ja auch ein Star. Wer ist dieser Danny Elfman? Also Danny Elfman hat... Das war gerade das Titelthema für... Für mich in meiner Jugend sehr wichtige Horrorserie Tales from the Crypt. Bei uns heißt das Geschichten aus der Gruft mit dem Crypt Keeper. Das ganze Ding hat sich 7 Staffeln, also für die Amis jedenfalls, 7 Staffeln und 93 Episoden gezogen. Bei den Deutschen kam das... irgendwie am Anfang nur sporadisch mal raus und natürlich auch zensiert und so. Aber man konnte dann später mal die Tapes kaufen, unzensiert, und das war einfach der Hammer, der absolute Hammer. Die Folgen selber gingen immer sowas wie 20, 25 Minuten. Und natürlich der geniale Crypt Keeper hat jeweils die Story eingeleitet. Und ja, was soll man dazu sagen? Einfach großartig. Was soll ich sagen zu Danny Elfman? Und hast du noch was zu Danny Elfman zu sagen? Ja, Danny Elfman ist natürlich auch bekannt als Haus- und Hofkomponist von Tim Burton und hat auch was Men in Black und was hat man... Für Barry Sonnenfeld, genau. Ja, und auch für irgendeinen Harry Potter-Teil, ja, oder was? Nee, das war John Williams. Ach so. Gut, streichen wir das mal wieder. Ja, ich kann, muss zu meiner Schande gestehen, Tales from the Crypt ist bei mir völlig an mir vorbeigegangen. Also ich, außer Danny Elfman kann ich ja, kenne ich mich da jetzt überhaupt nicht so sehr aus. Der, und noch eine Randinfo, also ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber bei YouTube kann man diese Folgen noch sehen, wenn ihr Tales from the Crypt eingibt. Darf man sagen, ja. Okay. Dann gibt es noch eine andere Info, dass der M. Night Shyamalan, ich habe keine Ahnung, wie der Nachname ausgesprochen wird, der Kollege, der The Sixth Sense gemacht hat oder Unbreakable oder The Village, der Typ hat vor, diese Serie neu aufleben zu lassen, was natürlich total toll ist, aber die Rechte an der Figur der Crypt Keeper liegt bei einer anderen Produktionsfirma. Was da heißt, wir können die Serie wieder sehen, also quasi Kurzgeschichten, aber ohne den Crypt Keeper, was natürlich total schwachsinnig ist, wenn man Tales from the Crypt heißt. Also, was soll's? Das wäre ja wie Saw ohne Jigsaw. Das musikalische Motiv wiederholt sich. Das meine musikkritische Anmerkung. Was war das? Ja, das war der Soundtrack zu dem Film Saw. Der wurde komponiert von Charlie Closer oder so. Und der ist Mitglied der Band Nine Inch Nails. Was man ein bisschen schon an dem Sound so raushören kann. So, naja, so leicht, naja, was heißt industrial angehaucht, wäre jetzt, könnte man so ein bisschen sagen. Finde ich auch ein passender Soundtrack zu Saw, der ja auch eine ganz schön was losgerissen hat, eine große Welle. Also er hat auch definitiv einen sehr hohen Wiedererkennungswert, obwohl es so simpel ist, aber simpel ist immer gut für Horrormotive. Also und zu Saw selber muss ich... Ja, alles klar. Zu Saw selber muss ich sagen, der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Damals noch hier bei meinem Kumpel Zelle, hallo Zelle, geguckt und waren schon sehr gespannt. Oh, da, was geht? Da sägt sich jemand den Fuß ab. Mit einer Glocke, Tubular Bells. Ja, also wobei ich dann sagen muss, dass die Brutalität der weiteren Saw-Filme mich manchmal doch ein bisschen abgeschreckt hat. Wobei, man weiß ja, dass es ein Film ist, aber das hat dann auch so Blüten getrieben mit Filmen wie zum Beispiel diese französische Welle mit High Tension und so, was denn... High Tension war noch gut. Martyrs meinst du? Martyrs, also was wirklich nur noch brutale Gewalt ist, irgendwie... Also Martyrs ist nicht zu empfehlen, definitiv nicht. Ja. Also einfach nur zu Butter. Zu Saw müssen wir sagen, da sind wir bei 7 Teile, was auch ziemlich ordentlich ist. Und ich finde, dass Saw eine sehr gute Reihe ist. Für mich ist es wie Lindenstraße mit Splatter, was ich irgendwie so, also mit, also auch witzige Stories im Hintergrund und die sich irgendwie zurechtgesponnen haben. Ja, James Wan ist ein guter Kerl, keine Ahnung. Aber wie heißt denn der? Charlie Closer? Ja, wie gesagt. Ich glaube, der hat auch für andere Filme von James Wan die Mucke gemacht. Und in der Planung ist tatsächlich ein 8er Teil von Saw. Es soll kein Reboot sein, es soll tatsächlich irgendwie ein 8 sein. Was ich ziemlich cool finde. Ich mag die Serie. Und ja, Hostel ist auch zu empfehlen, aber ich möchte das so, habe ich nicht gesagt. Okay. Top news story, an informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the Ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the Ja, da hat man ja sehr schön auch die Vermischung von der Filmmusik mit dem Filminhalt gemerkt. Also das war aus der englischen Fassung. Ich weiß nicht, ob das in der deutschen Fassung dann auch diese Nachrichtensprecherstimme übersetzt ist. Wahrscheinlich schon. Da wurde halt berichtet von einem Friedhof, wo eine grauslige Leiche entdeckt wurde. Was war das? Was hörten wir da? Ja, das war jetzt die sehr gelungene Soundcollage. Soundtrack zu dem Klassiker Texas Chainsaw Massacre von Top Hooper, der auch höchstwahrscheinlich die Musik oder diese Sounds selber, dass er die Soundcollage gemacht hat. Es gab jetzt keinen direkten Komponisten in dem Sinne. Man muss wirklich sagen, neben Freitag der 13., das ist wirklich am am originellsten? Ja, sehr originell. Also es klingt super. Schon fantastisch. Also es hat wirklich eine sehr dichte Atmosphäre, die auch so diese ziemlich kranke Situation so ein bisschen irgendwie auch widerspiegelt, so ein bisschen. Also Texas ist ja, wie gesagt, bekanntlich ein Klassiker. Der ist sogar, ich glaube, eine Kopie davon gibt es im Museum of Modern Art in New York. Er hat es reingeschafft in die... Ja. Da wurde es dann doch auch als Kunst so ein bisschen anerkannt. Horrorfilm als Kunst, so in dem Sinne, ja. Und in das Liedgut der Ramones natürlich auch. Genau. Ich glaube, von der ersten Platte, ich weiß es nicht genau, ja, haben Ramones dem Film auch mal ein Lied gewidmet. Und es ist auch witzig, es gibt noch zwei weitere Teile. In dem zweiten Teil hat auch der gute alte Dennis Hopper mitgespielt. Im dritten Teil Viggo Mortensen. Und dann haben wir René Zellweger und Matthew McConaughey. Ach ja, ist ja mittlerweile auch sehr bekannter Schauspieler geworden. Dann im nächsten war Jessica Biel. Im fünften Teil, beziehungsweise im zweiten Remake. Genau, das zweite Remake, ja. Dann gibt es einen sechsten Teil, was so eine, quasi ein Prequel ist, genau. Ein sehr hartes, crazy Prequel. Und der siebte Teil ersetzt den zweiten Teil. So sieht's aus. Und der ist sehr zu empfehlen. Mal wieder muss ich eine Empfehlung aussprechen. Der rockt ohne Ende. Ja, das klang jetzt ein bisschen nach lustigem Horror. Es hat mich an meine Kindheit mit Huibu, dem Schlossgespenst, erinnert. Was war das? So, das war das Thema von der genialen Serie Addams Family. Die großartig, das war so eine Schwarz-Weiß-Serie, die ich sehr gemocht hatte. Und niemand kennt das ja anscheinend von den beiden hier. Es gibt davon auch drei Filme. Also zwei von Barry Sonnenfeld, der auch Men in Black gemacht hat, oder Wild Wild West. Unter anderem auch die Musik von, wie heißt er? Was habe ich gesagt vorhin? Von Danny Elfman. Aber dieses Thema kam halt vorher schon und es ist eine großartige Serie, was soll man dazu sagen? Die Charaktere sind... Wieder ein Zug. Ein Zug? Sollen wir abwarten auf den Zug? Nee. Das ist sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, was Chrissy dazu sagen kann, irgendwas, außer dass gleich ein Zug kommt. Außer dass gleich ein Zug kommt, also ich kenne die Serie, ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe sie nicht gesehen, ich kenne auch die Filme nicht. Vielleicht wäre das mal was man sich mal... geben könnte. Zum Schluss wollten wir euch quasi eine kleine Aufheiterung nach Texas, nach Saw, nach, was haben wir hier noch, nach Exorzist, ist nicht so richtig lustig, nach Omen. Aber wir haben noch einen kleinen Schmankerl zum Schluss und ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Man kann die auch nachhören auf der Seite. Lostmixtape.wordpress.com, da wird sie wieder stehen. Obwohl es ja Lost VHS Tape war jetzt. Aber ich hoffe, die ist dann trotzdem da drauf. Genau, da wird sie sein. Ja, und wir hoffen, der Hilmer es am Anfang gesagt hat, dass es Teil 1 ist. Vielleicht gibt es auch einen Teil 2. Und bevor der Zug kommt, jetzt noch schnell den Rausschmeißer. Sanguis Minimus Corpus Animus Sanguis Minimus Corpus Animus Sanguis Minimus Corpus Animus Rater Corpus Satani Das war Los Mix Tape bei Radio.